Abschnitt 16 aus Old Shorthand 1 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Kapitel. In der Kaktusfalle. Teil 1. Der heiße Wüstenwind war zur Ruhe gegangen und die Sonne hatte das letzte Achtel ihres Tagesbogens erreicht. Es gab keinen Flugsand mehr in der Luft und wir konnten den leuchtenden Ball sich im Niedersenken deutlich vergrößern sehen. Welche Szene werden seine Strahlen wohl morgen um dieselbe Zeit bescheinen? So fragten sich wohl die meisten von uns, als wir zunächst still auf unseren Plätzen saßen. Denn so wenig Angst wir vor den Comanchen hatten, es wusste doch jeder, dass die besten und vorsichtigsten Berechnungen des Menschen durch einen Zufall, der sich ganz unerwartet einstellt, zu Schanden gemacht werden können. Es war natürlich, dass ich Winnetou zunächst erzählte, was ich seit meiner Ankunft beim Rendezvous in der Sierra Madre erlebt hatte. Da die Erlebnisse meiner Begleiter hierein mit eingeschlossen waren, brauchte der Apache, um eine klare Anschauung zu erhalten, nach diesen nicht zu fragen. Als ich geendet hatte, rekapitulierte er das Gehörte in den Worten. »Wir haben jetzt nur an das zu denken, was den Ort angeht, an welchem wir uns befinden. Alles Übrige können wir später besprechen.« Also, Wupperumuki hat 150 Krieger am Sasquan-Kui bei sich. 154 waren es. Davon gehen die 6 Comanchen ab, die wir am Alchese-Chi überwunden haben. Nale Masiow will mit 100 Mann zu ihm stoßen. Von diesen sind bei dem Kampfe gegen das Militär viele getötet oder kampfunfähig gemacht worden, aber er hat heimgesandt, um noch 100 holen zu lassen. Wie viel Krieger hat Chiba Big gebracht? 20. So werden wir ungefähr 300 Feinde gegen uns haben. Mein Bruder hat ebenso viele Apachen draußen vor unserem Kaktusfelde. Wir sind ihnen also gewachsen. Gewachsen? Bloß gewachsen? Fiel da Old Bubble ein. Ich meine sogar, dass wir ihnen überlegen sind. Weit, weit überlegen. Ich habe die Krieger der Apachen gesehen, wie gut bewaffnet und diszipliniert sie sind. 200 von ihnen würden 300 Comanchen besiegen. Dazu kommen wir Weißen. Winnetou, Old Shatterhand und Old Shorthand nehmen eine ganze Menge von Feinden auf sich. Von mir, dem Fox, Parker und Hawley will ich gar nicht reden. Die Kerls sollen nur kommen. Wir schießen sie alle über den Haufen und ich gebe mein Wort, dass keiner von ihnen sein Wigwam wiedersehen wird. Winnetou zeigte ihm sein ernstestes Gesicht und antwortete. Mein alter Bruder ist... Wie ich weiß, ein unerbittlicher Feind aller roten Männer. Er hält sie für Diebe, Räuber und Mörder, ohne zu bedenken, dass sie nur zu den Waffen greifen, um ihr gutes Eigentum zu verteidigen oder das zu rächen, was an ihnen verbrochen worden ist. Old Wubble hat noch nie einem roten Manne, der in seine Hände fiel, Gnade gegeben. Er ist auf der ganzen Savanne als Indianertöter bekannt. Aber wenn er sich bei Old Shatterhand und Winnetou befindet, muss er diese Gesinnung ändern, sonst sind wir gezwungen, uns von ihm zu trennen. Wir sind Freunde aller roten und weißen Männer, und wenn wir einen Feind vor uns haben, mag er weiß oder rot aussehen, so besiegen wir ihn womöglich, ohne dass wir sein Blut vergießen. Old Wubble nennt sich einen Christen, er wird Winnetou einen Heiden nennen, aber wie kommt es doch, dass dieser Christ so gern Blut vergießt, während der Heide das zu vermeiden sucht? Dass der sonst so wortkarge Apache sich herbeiließ, so viele Worte zu machen, war ein Beweis, dass ihm der Alte sympathischer war, als der Inhalt dieser Worte eigentlich vermuten ließ. Old Wubble senkte den Kopf, hob ihn aber nach einer Weile wieder und verteidigte sich. »Die Roten, mit denen ich bisher zusammengetroffen bin, sind alle, alle Schufte gewesen.« »Das bezweifle ich. Und wenn es wahr sein sollte, wer hat sie denn zu Schuften gemacht?« »Ich nicht.« »Du nicht?« »Nein.« »Sie sind es durch die Bleichgesichter geworden. Und ist Old Wubble nicht auch ein Weißer?« »Der bin ich, ja. Und ich denke sogar, ich bin einer, der sich schon sehen lassen kann.« »Und Winnetou denkt, es wäre besser, die Roten, von denen du redest, hätten dich nicht gesehen. Du sagtest, dass alle Comanchen niedergeschossen werden sollen. Ich aber sage dir, dass wir, wenn es möglich ist, keinen einzigen von ihnen töten werden. Ist mein Bruder Old Shatterhand einverstanden?« »Vollständig«, antwortete ich ihm. »Du weißt, dass du mich da gar nicht erst zu fragen brauchst.« Der alte Wubble machte ein sehr verlegenes Gesicht, versuchte aber doch, sich zu verteidigen. »Aber Sie wollen doch Bloody Fox überfallen, dem wir helfen müssen. Wir wollen ihn und uns verteidigen, und das kann doch wohl nur durch Gegenwehr geschehen. 'Tis clear.« »Es gibt Gegenwehr verschiedener Art, Mr. Cutter«, antwortete ich. »Lasst Winnetou sprechen, dann werdet ihr hören, dass wir keineswegs die Comanchen nur allein dadurch, dass wir sie niederschießen, von der Ausführung ihres Vorhabens abhalten können. Es gibt noch andere Mittel.« »Ja, jedenfalls wieder eure berühmte List.« Er sagte das in einem Tone, der meinen Beifall nicht haben konnte. Ich brauchte ihn aber nicht zurückzuweisen, denn Parker tat dies, indem er einfiel. »Wird es nicht besser sein, wenn ihr schweigt, alter Bubble? Ihr seht, dass ich auch still bin. Wenn Mr. Shatterhand und Winnetou miteinander sprechen, ist es gar nicht nötig, dass andere, ohne gefragt zu werden, ihre Meinungen dazugeben. Ihr habt ja mehr als 10-mal versprochen, nur das zu tun, was Mr. Shatterhand will. Wenn ihr dieses Versprechen nicht halten wollt, so tun wir das, was schon oft gesagt worden ist. Wir gehen fort und lassen euch sitzen.« Dieses »sitzen lassen«, von mir nur einmal ausgesprochen, war zur stehenden Redensart geworden, über welche sich Old Wubble ungeheuer ärgern konnte. Er fuhr auch jetzt auf. »Haltet euren Schnabel! Wer hat euch um eure Meinung gefragt? Wenn ich nicht reden darf, so habt ihr erst recht zu schweigen. Wie könnt ihr mich einen Querkopf nennen? Kehrt doch erst vor der eigenen Tür. Ich habe mir noch von niemandem einen Elk schenken lassen und dann gesagt, dass ich ihn selbst geschossen habe. Und ich habe noch nie das große Wort geführt und trotzdem solche Dummheiten gemacht, wie ihr zum Beispiel am Saskuankui, wo ihr mit...« »Still«, fiel ich ein. »Wir haben weit Wichtigeres zu tun, als solche Grillenduells auszukämpfen. Wir sind vorhin dabei unterbrochen worden, dass wir genauso viel Krieger wie die Comanchen haben und ihnen also gewachsen sind. Ich gebe gerne zu, dass Old Wubble recht hatte, als er sagte, dass wir ihnen nicht nur gewachsen, sondern sogar überlegen seien. Das gedenke ich freilich nicht, so wie er, dadurch zu begründen, dass wir große, unüberwindliche Helden sind, gegen die ein roter Krieger als nichts zu achten ist. Der Grund liegt vielmehr in dem Umstande, dass wir unsere 300 Apachen beisammen haben, während die Comanchen in einzelnen Abteilungen kommen und dabei auch noch die weiße Kavallerie gegen sich haben werden.« »Da hat mein Bruder recht, wie immer«, stimmte Winnetou bei. »Zunächst wird Shiba Big mit einer Schar nahen, um dies Haus und seine Bewohner zu überfallen und die Stangen in den Sand der Wüste zu stecken. Nach ihm kommt Wupperumugi, um diese Stangen falsch zu stecken und die weißen Soldaten dem Tode des Verschmachtens zuzuführen. Nach diesen weißen Reitern folgt der Häuptling Nala Masiof mit seinen Leuten, um den Bleichgesichtern den Rückzug abzuschneiden und sie vollends einzuschließen. Das sind drei verschiedene Trupps, die wir einzeln angreifen werden und vielleicht ohne alles Blutvergießen besiegen können. Old Shatterhand wird diesen meinen Worten seine Beistimmung erteilen.« »Die gebe ich allerdings«, sagte ich. »Ich glaube nicht, dass Shiba Big, der zuerst kommt, mehr als 50 Krieger bei sich haben wird. Wenn wir sie mit unseren 300 einschließen, werden sie einsehen, dass es am besten für sie sei, sich ohne Gegenwehr zu ergeben.« Der alte Wubble konnte trotz der vorhin erhaltenen Zurechtweisung nicht schweigen. Er entgegnete: »Sollte er wirklich nur 50 mitbekommen, da wir doch 300 haben?« »Ihr vergesst, dass die Comanchen gar nicht wissen, dass wir da sind. Sie glauben doch, es nur mit den Bewohnern der Oase zu tun zu haben.« »Hm, ja, mag sein. Aber das Einschließen ist nicht so leicht, wie man denkt.« »In diesem Falle ist es sogar sehr leicht. Wir brauchen sie nur an ein Kaktusfeld zu drängen, da können sie nicht hinein. Wir haben dann nicht nötig, einen ganzen Kreis um sie herum zu bilden, sondern es genügt ein halber. Hinter sich den undurchdringlichen Kaktus und vor sich 300 Feinde. Da müssten die 50 wahnsinnig sein, wenn sie glaubten, sich heiler Haut durchschlagen zu können.« »Wenn sie es aber doch glauben.« »So werde ich mit ihnen sprechen.« »Sprechen? Ob sie darauf hören?« »Was das betrifft, so gibt es einen unter ihnen, der sicher auf mich hören wird.« »Wer ist das, Sir?« »Shiba Big, der junge Häuptling. Er hat uns sein Leben zu verdanken, ist hier der Gast unseres Fox gewesen und hat damals sein Wort gegeben, dass er die Oase nicht verraten wolle. Das ist mehr als genug, ihn meinen Worten geneigt zu machen.« »Bin neugierig, ob ihr euch da nicht irren werdet. Ihr seht ja, wie er sein Wort gehalten hat, verspricht die Oase nicht zu verraten und bringt doch volle 300 Comanchen hergeschleppt. Hoffentlich brauchen wir nicht lange zu warten, bis er kommt. Er wird morgen Abend hier sein. Hier an der Oase schon? Ja, ich glaube nicht, dass diese Berechnung täuscht. Und da wollen wir ihn einschließen. Ja. Des Nachts? Vielleicht schon am Tage. Je eher er kommt, desto eher wird er umzingelt. Da müssen wir aber wissen, wann er kommt. Es ist also nötig, ihm Kundschafter entgegenzusenden. Das würde ein großer Fehler sein. Wieso? Weil er die Spuren dieser Speer entdecken und infolgedessen Argwohn schöpfen würde. Also keine Kundschafter. Wie aber wollen wir erfahren, ob und wann diese... Mein alter Bruder kann getrost annehmen, dass Old Shatterhand weiß, was er sagt und tut, schnitt ihm Winnetou die Rede ab. Die Comanchen würden die Fährte der Speer sehen, darum dürfen wir keine aussenden. Shiba Big ist hier gewesen und von hier aus direkt nach dem Gut des Nontin Kai geritten, wo er sich jetzt befindet, um Pfähle zu schneiden. Er wird ganz genau auf demselben Wege wiederkommen. Wir reiten ihm seitwärts dieses Weges entgegen und werden ihn sehen, ohne dass er uns bemerkt. Wenn er vorüber ist, kehren wir um, ihm nach und treiben ihn gegen ein Kaktusfeld, durch welches er und seine Scharren nicht reiten kann. Dann haben wir ihn. Ich errate, dass mein Bruder Shatterhand dies sagen wollte. Ja, genau dies war meine Absicht und mein Plan, antwortete ich dem scharfsinnigen Freunde. Da ergriff Bloody Fox, der bisher geschwiegen hatte, obgleich die Angelegenheit ihn selbstverständlich am meisten interessieren musste, zum ersten Male das Wort. Mein berühmter Bruder Winnetou mag mir eine Frage gestatten. Shiba Big wird sehr vorsichtig nahen, um nicht vor der Zeit bemerkt zu werden. Und wenn wir uns seitwärts aufstellen, ihn zu erwarten, dürfen wir uns seinem Wege doch nicht so weit nähern, dass er uns sieht. Ist es dann nicht möglich, dass er vorüberkommt, ohne dass unsere Augen auf ihn und seine Comanchen fallen? Nein. Was Winnetou, der große Häuptling der Apachen, sagt, ist nicht anzufechten. Aber in der Wüste gibt es keinen Weg, den man sieht. Es gibt nur eine Richtung, von welcher man leicht rechts oder links abweichen kann. Ist es dann nicht möglich, dass Shiba Big auch abweicht und gerade deshalb auf uns trefft? Nein. Mein Bruder Fox mag sich an Old Shatterhand wenden, um zu erfahren, warum ich Nein sage. Da Fox mich infolge dieser Worte fragend anblickte und die anderen dies auch taten, erklärte ich. Ein Weißer könnte aus der geraden Richtung weichen, ein Roter aber nicht. Ein Roter hat den untrüglichen Ortssinn des Vogels, der meilenweit gerade nach seinem Neste fliegt, obwohl es in der Luft, genauso wie hier im Sande, keine vorgezeichneten Wege gibt. Und sodann ist zu bedenken, dass die erste Schar der Comanchen, welche kommt, die Aufgabe hat, den Weg nach der Oase durch Stangen zu bezeichnen. Das Feststecken der Stangen ist eine Arbeit, die uns die Ankunft Shiba Bigs so kenntlich machen muss, dass wir sie gar nicht übersehen können. Er wird und muss in unsere Hände geraten. Wir schaffen ihn und seine Leute dann nicht etwa hierher, denn er darf den neuen Weg durch den Kaktus nicht kennenlernen, sondern sie werden draußen in der Wüste zusammengebunden und gut bewacht, bis alles vorüber ist. Und was wird aus den Stangen? Es wurde vorhin gesagt, dass wir sie entfernen und in falscher Richtung wieder feststecken werden. Das werden wir allerdings tun, um Wuparumugi irrezuführen. Wohin? Irgendwohin, wo wir ihn leicht einschließen und fassen können. Die Kaktusschrecken haben sich, seit ich zum letzten Mal hier war, so verändert, dass ich im Voraus nichts sagen kann. Darf ich da einen Vorschlag machen? Warum nicht? Es gibt einen guten Tagesritt südöstlich von hier, eine Kaktuswildnis von außerordentlich großer Ausdehnung, in welche ein offener, nach und nach immer schmaler werdender Sandstreifen hineinführt. Wie tief hinein? Wenn man langsam reitet, kann man fast 2 Stunden zubringen, ehe man an das Ende des Streifens kommt. Sind die Kaktus alt oder frisch? Beides durcheinander. Aber dicht sind sie, sehr dicht. Da wäre dies freilich ein Ort, wie wir ihn für unseren Zweck gar nicht besser wünschen können. Hält mein Bruder Winnetou ihn für ebenso passend? Der Häuptling der Apachen nickte zustimmend und antwortete in seiner ruhigen, bestimmten Weise. Wir werden die Comanchen in diesen Kaktus treiben. So sind wir fertig mit dem, was zunächst und für heute und morgen zu besprechen war. Das Weitere muss sich nach den Ereignissen richten. Die Sonne hat den Horizont erreicht. Wir wollen Menschen und Tiere die Ruhe geben, welche sie brauchen, um morgen kräftig und ausdauernd zu sein. Es wurde mir beigestimmt. Wir versorgten unsere Pferde mit allem, was die Oase für sie bieten konnte, und Winnetou begab sich hinaus zu seinen Apachen, um ihnen die Lagerbefehle zu erteilen und ihnen den Weg durch den Kaktus nach der Oase zu zeigen, denn sie mussten ihre Pferde trinken und sich selbst auch mit Wasser versorgen. Dann legten wir uns auf die Maisstrohlager, welche Mutter Sanna inzwischen für uns bereitet hatte. Aber die meisten von uns kamen nicht sofort zum Schlafen. Ich lag neben Winnetou und hörte seinen leisen Bericht über das, was er seit unserer Trennung erlebt hatte. Dabei hörte ich, dass Old Wubble und Parker sich noch eine ganze Weile, auch mit unterdrückten Stimmen, miteinander zankten. Durch die offenen Fenster des Hauses schallten die Stimmen des Negers und seiner Mutter, welche außerordentlich glücklich waren, einander wieder zu besitzen, und vom Wasser her waren die Schritte der Apachen und ihrer Pferde noch stundenlang zu vernehmen. So ein Lagerabend hat einen ganz eigenartigen Reiz, den nur derjenige kennt, der ihn selbst empfunden hat. Als ich am Morgen erwachte, stand Winnetou schon munter am See, um seinen Oberkörper mit dem Wasser eines gefüllten großen Kürbis zu baden. Sanna lief leise, aber geschäftigt hin und her, dafür besorgt, dass die Gäste ein gutes, reichliches Frühstück finden möchten. Die anderen schliefen noch, wachten aber auch bald auf. Dann kamen die Apachen wieder mit ihren Pferden, die sich für den ganzen Tag jetzt satt zu trinken hatten. Ein leichter Rauch, den wir fern draußen vor dem Kaktusfelde sahen, sagte uns, dass die Roten sich mit Hilfe trockener Kakteen einige Feuer angezündet hatten, um an denselben ihr Essen zu bereiten. Als wir gefrühstückt hatten, ritten wir hinaus zu ihnen. Sie hatten nun auch gegessen und waren zum Aufbruch bereit. Eine Abteilung von ihnen, bei welcher Bloody Fox blieb, wurde zum Schutze der Oase zurückgelassen. Dann ritten wir fort. Gestern waren wir aus Südwesten gekommen. Heute hatten wir grad westlich zu reiten, denn dort lag der gute Nong Tin Kai. Die Linie, auf welcher die Comanchen zu erwarten waren, mussten wir uns natürlich denken. Wir hielten uns parallel mit ihr, und zwar so, dass wir zunächst ungefähr eine halbe englische Meile von ihr entfernt waren. Denn jetzt konnten die Feinde noch nicht kommen. Später aber mussten wir uns vorsichtshalber weiter von ihr entfernen, wenn nämlich die Luft so rein und durchsichtig blieb, wie sie jetzt war. Man konnte außerordentlich weit sehen. Trotzdem befanden wir uns im Vorteile vor den Comanchen, weil ich ein Fernrohr hatte und Winnetou auch eins besaß. Wer aber glaubte, wir hätten uns in einem Trupp zusammengehalten, der wäre in einem großen Irrtum befangen. Dies zu tun wäre der größte Fehler gewesen, den man sich hätte denken können. Die erwähnte gedachte Linie lag nördlich, also rechts von uns. Es war nicht ganz unrichtig, was Old Bubble gestern Abend gesagt hatte, dass nämlich die Comanchen zufällig von dieser Linie abweichen könnten, und wenn es auch nur wenig wäre. Darum musste sich, als der Vormittag ziemlich vergangen war, unsere Schar weiter südlich halten, während nur einige der erfahrensten Leute mehr rechts ritten. Die der gedachten Linie am nächsten befindlichen waren Winnetou, Old Shorehand und ich, und auch wir ritten nicht neben, sondern so weit entfernt voneinander, dass wir unsere Zurufe gerade noch hören konnten. Durch dieses Arrangement war dafür gesorgt, dass die Comanchen uns unmöglich entdecken konnten, außer in dem fast unwahrscheinlichen Falle, dass sie von ihrem Wege sehr weit südlich abgewichen wären. Aber selbst in diesem Falle durften wir hoffen, sie zu umzingeln und keinen von ihnen entkommen zu lassen. Das Letztere war für alle Fälle die Hauptsache, denn gelang es auch nur einem einzigen, uns zu entschlüpfen, so war es natürlich seine erste und einzige Aufgabe, zurückzureiten und Wupaumugi, dem großen Donner, Mitteilung von unserer Anwesenheit zu machen. Es wurde Mittag und noch hatten wir nichts gesehen. Da, es mochte wohl fast 1 Uhr sein, stieß Winnetou, der in diesem Augenblick sein Fernrohr an das Auge gesetzt hatte, einen lauten Ruf aus und winkte Old Shorehand und mich zu sich heran. Als wir ihn erreichten, streckte er die Hand nach Norden aus und sagte: »Ganz da draußen am Horizonte hält ein Reiter, den man nicht mit dem bloßen Auge erkennen kann.« »Ist es ein Indianer?« fragte Old Shorehand. »Das ist nicht zu unterscheiden. Mein Bruder mag das Rohr nehmen und dahin sehen, wo ich zeige.« Er gab ihm das Perspektiv und ich setzte das meinige an, um es in dieselbe Richtung zu halten. »Ja, es ist ein Reiter«, bestätigte Old Shorehand. aber man kann nicht erkennen, ob ein roter oder weißer. Es ist ein roter, warf ich ein. Erkennt ihr das, Sir? Dann ist euer Rohr viel besser als dasjenige Winnetous. Ich erkenne es nicht, aber dennoch behaupte ich sogar, dass es ein Comanche ist. Uff, rief Winnetou verwundert, der sein Rohr wiedergenommen hatte und durch dasselbe blickte. Und zwar ein Comanche von Shiba Bixschar, vielleicht ist es dieser selbst. Uff, uff, warum denkt dies mein Bruder? Er ist nicht allein. Mein Bruder Winnetou mag sein Rohr dahin richten, woher dieser Reiter gekommen sein muss, also ein wenig mehr nach links. Dort sind noch mehr Reiter zu sehen und dabei kleinere Punkte, welche Fußgänger bedeuten, die von ihren Pferden gestiegen sind. Uff, uff, es ist richtig. Ich sehe größere Punkte, das sind Reiter, und kleinere Punkte, welche sich hin und her bewegen, das sind Männer zu Fuße. Weiß mein roter Bruder, warum diese kleineren Punkte nicht geradeaus gehen, sondern sich immer hin und her bewegen? Nun, da mein Bruder Shatterhand mich darauf aufmerksam gemacht hat, weiß ich es. Es sind die Männer, welche die Pfähle einzustecken haben. Um das tun zu können, sind sie von ihren Pferden gestiegen. Ganz richtig. Ihr wisst, Mr. Shorehand, dass es unter diesen Comanchen nur einen gibt, der den Weg kennt. Ja, nämlich Shiba Big, antwortete der Gefragte. Er ist also nicht nur der Anführer, sondern überhaupt der Führer. Wo aber pflegt sich so ein Führer aufzuhalten, hinten oder vorn, Sir? Natürlich ist er stets voran. Well, darum nehme ich an, dass der Erste, den wir gesehen haben und der an der Spitze der anderen hält, der junge Häuptling Shiba Big ist. Er reitet voran und bleibt von Zeit zu Zeit, bis ein Pfahl festgesteckt ist, an der Spitze des Zuges halten. Schau, Winnetou wird durch sein Rohr bemerken, dass die Fußgänger jetzt ihre Pferde wieder besteigen. Es ist ein Pfahl eingesteckt worden und nun reiten die Innsmen weiter. Es war so, wie ich sagte. Wir sahen, dass die Comanchen sich von der Stelle, wo sie sich jetzt befunden hatten, im Galoppe entfernten. Sie wurden dabei kleiner und immer kleiner, bis wir sie nicht mehr sahen. Sie waren genau in der Richtung nach der Oase verschwunden. »Habt ihr sie zählen können, Sir?« fragte mich Old Shorehand. »Nicht genau, aber ich denke, dass ich gestern recht gehabt habe. Es werden nicht mehr als 50 sein.« »Was tun wir nun?« »Wir reiten der Sicherheit wegen noch ein Stück so weiter, wie wir bisher geritten sind. Dann wenden wir uns nach Norden, um auf ihre Spur zu kommen. Haben wir diese, so befinden wir uns in ihrem Rücken« und folgen ihnen so lange, bis wir eine passende Stelle oder Gelegenheit finden, sie einzuschließen. Dies wurde ausgeführt. Wir vereinigten uns mit unserem Trupp, sagten, dass wir die Gesuchten gesehen hätten und folgten unserer bisherigen Richtung noch einige Minuten lang. Nachher bogen wir rechts ab und erreichten nach 10 Minuten die Fährte der Comanchen. Diese war eine sehr deutliche und ausgesprochene. Ein Blinder hätte sie zwar nicht sehen können, aber fühlen müssen. Sie bestand nicht nur aus den Eindrücken der Pferdehufe und Menschenfüße, sondern außerdem aus einer Menge von Strichen, welche tief im Sande fortliefen. Die zu transportierenden Stangen waren nämlich mit einem Ende an den Sattel befestigt und schleiften mit dem anderen Ende hinterher. In dieser Weise pflegen Indianer auch ihre Zeltstangen von einem Orte zum anderen zu schaffen, und dadurch waren hier im tiefen, leichten Sande die Striche und Linien entstanden. Da sie ineinander liefen, waren sie nicht zu zählen, aber es war doch zu sehen, dass eine ganz bedeutende Menge von Pfählen mitgeschleppt wurde. Wir folgten der Fährte so lange rasch, bis wir die Comanchen durch die Fernrohre erkennen konnten. Dann mussten wir, um nicht selbst gesehen zu werden, die Schritte unserer Pferde mäßigen. Indem wir von da an stets in gleicher Entfernung mit ihnen blieben, war es uns leicht zu bemerken, wie schnell sie vorwärts kamen und wie lange sie brauchen würden, um in die Nähe der Oase zu kommen. Die Entfernung von einer Stange bis zur anderen mochte vielleicht 1 Kilometer betragen, und wenn die Roten ihre Arbeit in der bisherigen Weise fortsetzten, mussten sie bis zum Abend ihr Ziel beinahe erreicht haben. Sehr wahrscheinlich war es die Absicht Shiba Bigs, des Nachts dann über die Bewohner der Oase herzufallen. Dass er schon am Tage auf Bloody Fox treffen könne, musste zwar auch in seiner Berechnung liegen, konnte ihn aber nicht irre machen, weil er jedenfalls glaubte, dass es diesem einen Bleichgesichte unmöglich sei, gegen 50 rote Krieger aufzukommen. Während wir der Fährte folgten, ritt ich zwischen Winnetou und Old Shorehand. Beide waren still. Desto lauter ging es unmittelbar hinter uns her, wo Old Bubble zwischen Parker und Hawley ritt. Dem alten Cowboy war es geradezu unmöglich, in einer solchen Lage ruhig zu sein. Er erging sich in allerlei Berechnungen und Vermutungen, die ihm von den beiden anderen widerlegt wurden. Doch fiel es ihm gar nicht ein, ihre Widersprüche als begründet gelten zu lassen. »Und ihr könnt sagen, was ihr wollt«, hörte ich ihn sagen. »Ich meine, dass wir die Halunken vielleicht gar nicht bekommen, wenn wir es nicht klüger anfangen als bisher.« »Warum denn, alter Bubble?« fragte Parker. »Ich denke, die drei da vor uns wissen ganz genau, was sie tun.« »Meint ihr? Wirklich? Warum lungern wir da so langsam und ohne zuzugreifen hinter den Roten her?« »Weil die Gentlemen höchstwahrscheinlich warten wollen, bis es Abend geworden ist.« »Das ist ja noch viel, viel schöner. Jetzt sehen uns die Insmen nicht, und am Abende sehen wir sie nicht. Da werden wir sie wohl überhaupt niemals zu sehen bekommen.« »Hört, Mr. Bubble, unsere Anführer sind keine Kinder, sondern Männer, welche genau wissen, was sie zu tun haben.« »Oh, Wenn ich als Anführer da vorn ritte und etwas zu sagen hätte, da wüsste ich etwas Besseres.« »Was?« »Ich würde kurzen Prozess machen.« »Wieso?« »Ich würde befehlen, den Pferden die Zügel schießen zu lassen und die Roten einfach über den Haufen zu reiten.« »Das, alter Bubble, würde wohl das Allerdümmste sein, was ihr anordnen könntet.« »Unsinn. Warum?« »Weil die Comanchen uns natürlich kommen hören oder kommen sehen und schnell ausreißen würden.« »Was schadete das? Wir würden sie natürlich einholen und gefangen nehmen.« »Das ist leicht gesagt. Wenn sie sich auf der Flucht zerstreuen, könnte uns leicht einer von ihnen entgehen. Und das darf nicht sein.« »Habe ich da nicht recht, Mr. Shatterhand?« Ich drehte mich zu dem Fragenden und antwortete ihm. »Ja. Lasst Mr. Cutter reden. Er kennt die Absichten Winnetous nicht, und so ist es ihm nicht übel zu nehmen, dass er unser Verhalten für fehlerhaft hält.« Der Alte sah mich fragend an. Er hätte wohl gern gewusst, was ich meinte, getraute sich aber nicht zu fragen. Darum erklärte ich ihm freiwillig. »Winnetou weiß nämlich, dass ungefähr eine Reitstunde von hier eine Talmulde liegt, durch welche der gerade Weg nach der Oase des Bloody Fox führt. Sie ist ziemlich lang und ziemlich tief, so dass derjenige, der sich in ihr befindet, nicht sehen kann, was außerhalb auf der höher liegenden Fläche der Wüste vorgeht. Bis in diese Talsenkung wollen wir die Comanchen kommen lassen, nicht weiter.« Da fiel der Apache ein. »Mein Bruder will mir einen Ruhm geben, der mir nicht gebührt, denn dieser Plan ist von ihm. Er hat schon gestern Abend, bevor wir einschliefen, von ihm gesprochen.« »Nein, du sprachst davon«, entgegnete ich. »Ich wollte sprechen, du kamst mir aber zuvor.« »So ist es hier wieder so gewesen, wie stets und immer, dass nämlich mein Bruder Winnetou genauso denkt wie ich.« »Ja, meine Gedanken sind die deinigen. Und deine sind die meinigen, denn wir haben gegenseitig unser Blut getrunken und besitzen nicht zwei Herzen, sondern ein einziges. Was wir beide dachten, das soll geschehen. Wir werden die Comanchen in einer Stunde in dem Tale des Sandes gefangen nehmen.« »Ohne dass einer von ihnen vorher sprechen darf?« Als ich diese Frage aussprach, sah Winnetou mich fragend an, doch nur einen kurzen Augenblick, dann erkundigte er sich. »Will mein Bruder den jungen Häuptling ausfragen?« »Ja.« »Glaubst du, dass er dir sagen wird, was du wissen willst?« »Ja.« »Sheba Big ist zwar jung, aber dennoch klug. Ich weiß, dass Old Shatterhand seine Fragen und Worte so zu setzen versteht, dass er selbst einen sehr listigen Mann auszuhorchen vermag. Sheba Big weiß dies auch, und er wird schweigen.« »Er wird sprechen, denn er wird glauben, dass ich nicht als Feind zu ihm komme, sondern ihm ganz zufällig begegne. Ich werde ihm nämlich nicht nachreiten, sondern mich von euch trennen und einen Bogen reiten, so dass ich also nicht von dieser Seite, sondern von der uns jetzt entgegengesetzten das Tal des Sandes erreiche. Und das muss ihn auf die Vermutung bringen, dass ich von Bloody Fox, von der Oase, komme. Er wird also meinen, dass ich seine Spur nicht gesehen und keine Ahnung von seinen Absichten habe. Er wird glauben, mich leicht gefangen nehmen zu können und mich also für unschädlich halten. Und das wird ihm zwar den Mund nicht öffnen, ihn aber nicht scharf auf die Worte achten lassen, mit denen ich aus ihm herauslocken will, was mir zu wissen nötig ist. Sieht das mein roter Bruder ein?« »Ich sehe es ein, aber warum willst du dich in Gefahr begeben, um heute etwas zu erfahren, was du morgen ganz ohne alle Gefahren hören und entdecken wirst?« weil ich vermute, dass es mir heute mehr Nutzen bringt als morgen. Und Gefahr? Winnetou weiß, dass ehe ich mich in eine Gefahr begebe, ich sie vorher genau berechne. Hauk, aber hast du daran gedacht, dass die Comanchen, wenn sie uns sehen, dich als Geisel betrachten werden? Auch das habe ich überlegt, doch kenne ich einen Schild, mit dem ich jeden Schuss und Stich von mir abzuwehren vermag. Welchen Schild? Shiba Big. Uff, uff, ich erkenne, dass ich meinen weißen Bruder nicht zu warnen brauchte. Er mag getrost ausführen, was er sich vorgenommen hat. So gilt es also nur noch zu sagen, wie ich euch kommen zu sehen wünsche. Das Tal des Sandes geht lang von West nach Ost. Ihr bildet vier Abteilungen, die sich voneinander trennen, sobald ihr seht, dass die Comanchen im Eingange der Bodensenkung verschwunden sind. Mit dem ersten Viertel deiner Krieger reitest du im Galopp einen Bogen bis zum östlichen Ausgange des Tales. Old Shorehand reitet mit dem zweiten Viertel nach der südlichen und Encharko mit dem dritten Viertel nach der nördlichen Seite desselben. Wenn dann Old Wobble mit den übrigen seinen Weg fortsetzt und am Eingange der Bodenmilde halten bleibt, in der sich die Feinde befinden, so sind dieselben von allen Seiten eingeschlossen. Natürlich dürft ihr euch nicht sehen oder hören lassen. Ich weiß, dass der starke Knall meines Bärentöters durch das ganze Tal ertönen und von euch allen gehört werden wird. Sobald ich diesen Schuss abfeuere, kommt ihr von allen Seiten herbei, und ich bin überzeugt, dass uns dann kein Comanche entkommen kann. Hat dieser Plan die Billigung meines roten Bruders? Er hat sie, antwortete er kurz. Old Shorehand aber war nicht so schnell einverstanden. Er sagte, euren Plan in allen Ehren, Sir, aber ich glaube doch, dass er ein wenig verwegen ist. Gar nicht. Oh, gewiss. Was kann der kühnste Mann einer abgeschossenen Kugel gegenüber tun? Ihr ausweichen. Sir, das ist leichter gesagt als getan. Glaubt mir, dass ich euch alles zutraue, aber ich habe euch so lieb gewonnen und ich wüsste nicht, was... Da fiel ihm der Apache schnell in die Rede. Winnetou hat ihn noch viel mehr lieb und lässt ihn dennoch fort. Mein Bruder Shorehand mag also keine Sorge haben. Es gibt vier scharfe Augen, die über Old Shatterhand wachen werden, nämlich die seinigen und die meinigen. Und die meinigen auch, fügte Old Wobble sich in die Brust werfend schnell hinzu. Er hat mir ein Kommando anvertraut und soll erfahren, dass er sich nicht in mir täuschen wird. Wehe dem roten Halunken, der es wagen sollte, ihm auch nur ein Haar krümmen zu wollen. Meine Kugel würde ihn sofort fressen. Tis clear. Auf diese eifrige Versicherung war ein kleiner Dämpfer nötig. Ich warnte ihn also. Nicht so hitzig, Mr. Cutter. Wenn ich euch heute wieder einmal Vertrauen schenke, geschieht es in der Absicht zu erfahren, dass ihr nicht immer selbstständig handelt, sondern imstande seid, eine euch erteilte Weisung genau zu befolgen. Geschieht das Gegenteil, so könnt ihr sicher sein, dass ich euch nie wieder einen Auftrag geben werde. Ihr reitet mit eurer Abteilung ganz ruhig weiter, bis ihr den Eingang zum Tale erreicht habt. Dort bleibt ihr versteckt halten und habt gar nichts zu tun, als auf den Schuss zu warten. Hört ihr den, so kommt ihr im Galopp ins Tal geritten und haltet vor den Comanchen eure Pferde an. Das ist alles, was von euch verlangt wird. Alles. Well, deutlich genug gesprochen. Werde ganz genauso exerzieren, wie ihr es vorgeschrieben habt. Will nicht wieder sagen lassen, dass Old Wobble Jugendstreiche verübt. Recht so. Und nun muss ich mich von euch trennen, wenn ich die hintere Seite des Tales zur rechten Zeit erreichen will. Macht eure Sache gut. Diese Aufforderung galt natürlich nur dem Alten. Die anderen drei zu ermahnen, war natürlich nicht nötig. Ich bog von der Fährte, welche wir folgten, rechts ab und ritt im Galopp einen Bogen, dessen Sehne eben diese Fährte war, und hielt mich dabei so weit von ihr fern, dass die Comanchen mich nicht sehen konnten. Als ich nach einer halben Stunde das Pferd wendete, sah ich das östliche Ende der Talmulde vor mir. Ich ritt jetzt also, grad umgekehrt gegen vorher, nach Westen, während die Comanchen und hinter ihnen unsere Apachen ostwärts auf mich zukamen. Ich kann nicht sagen, dass ich irgendwelche Besorgnis hegte. Ich war nur gespannt darauf, wie Shiba Big sich bei meinem Anblicke verhalten würde. Es stellte sich heraus, dass die Zeit gut berechnet war, denn als ich ungefähr die Hälfte des Tales durchritten hatte, sah ich die Routen kommen. Die Bodensenkung war gar nicht tief und ihre Wände stiegen ganz allmählich empor, aber dennoch konnte man von da aus, wo ich mich befand, keinen Blick hinaus auf die Ebene des Llano werfen. Die Roten hatten es nicht für nötig gehalten, hier in dem Tale auch einen Pfahl zu stecken. Sie brauchten sich also nicht aufzuhalten und kamen in scharfem Trabe auf mich zugeritten. Wie stutzten sie, als sie mich erblickten? Ich hielt mein Pferd natürlich an, als ob mir diese Begegnung ganz unerwartet sei, und nahm meinen Stutzen zur Hand. Sie griffen auch zu den Waffen und machten Miene, mich zu umringen. Da legte ich das Gewehr an und drohte ihnen entgegen. »Halt! Wer mir in den Rücken will, der erhält eine Kugel. Welche roten Krieger können hier...« Ich hielt mitten in der Rede inne und richtete, treu meiner Rolle, den Blick erstaunt auf den Häuptling. »Uff, uff! Old Shatterhand«, rief er überrascht, indem er sein Pferd parierte. »Ist's möglich?« ließ ich mich hören. »Shiba Big, der junge, tapfere Häuptling der Comanchen.« »Ich bin es«, antwortete er. »Ist Old Shatterhand von dem Geiste der Savanne durch die Luft in diese Gegend getragen worden?« »Die Krieger der Comanchen glaubten ihn weit im Westen von hier.« Ich sah es ihm an, dass er nicht wusste, welchen Ton er gegen mich anschlagen sollte. Wir waren Freunde gewesen. Ich hatte das volle Recht, auch heute noch Freundschaft von ihm zu verlangen. Und doch war er jetzt gezwungen, mein Feind zu sein. »Wer hat meinen jungen roten Bruder gesagt, dass ich im Westen sei?« entgegnete ich. Er öffnete schon den Mund, wahrscheinlich um zu sagen, dass er es von Wupa Amugi erfahren habe, besann sich aber eines Besseren und antwortete. »Ein weißer Jäger«, sagte es, »der Old Shatterhand gegen Untergang der Sonne getroffen haben wollte.« Das war eine Lüge. Die Blicke seiner Krieger waren finster und feindselig auf mich gerichtet. Ich tat, als ob ich dies gar nicht bemerkte und keinen von ihnen am blauen Wasser gesehen hätte, sondern stieg ruhig und mit scheinbarer Unbefangenheit vom Pferde, setzte mich nieder und sagte: »Ich habe mit Shiba Big, dem jungen Häuptlinge der Comanchen, die Pfeife des Friedens und der Freundschaft geraucht. Mein Herz ist entzückt, ihn nach so langer Zeit und so unverhofft wiederzusehen. Wenn Freunde und Brüder einander begegnen, so begrüßen sie sich nach der Sitte, von welcher kein Krieger abweichen darf. Mein junger Bruder mag aus dem Sattel kommen und sich zu mir setzen, damit ich mit ihm sprechen kann.« Die Blicke seiner Leute wurden drohender. Sie waren bereit, über mich herzufallen, doch hielt er sie durch eine gebieterische Handbewegung zurück. Ich sah es seinem Gesichte an, dass ihm ein Gedanke gekommen war, jedenfalls der Gedanke, den ich beabsichtigte. Ich hatte gesagt, dass ich mit ihm zu sprechen wünsche, und er ging bereitwillig darauf ein, um mich auszufragen. Er hegte also ganz dieselbe Absicht mir gegenüber, die ich ihm gegenüber auch hatte. »Old Shatterhand hat recht«, sagte er. »Häuptlinge müssen sich als berühmte Krieger begrüßen.« Bei diesen Worten stieg er ab und setzte sich mir gegenüber nieder. Als seine Leute das sahen, verließen sie auch die Pferde und wollten einen Kreis um uns bilden. Dabei wären mir mehrere von ihnen in den Rücken gekommen, was ich verhindern musste. Darum sagte ich, dass alle es hörten: »Gibt es unter den Söhnen der Comanchen welche, die so feig sind, dass sie sich nicht getrauen, Old Shatterhand in das Angesicht zu schauen?« »Ich glaube nicht. Auch bin ich nicht gern so unhöflich, einem tapferen Krieger den Rücken zuzuwenden.« Ende von Abschnitt 16.